Hände drauf. Ja, zähl mich hoch, ich wehre mich. Ich krieg Knüppel ins Gesicht. Schon wieder leg ich lang am Boden. Das riecht verdammt nach Bullenmethoden. Er fragt mich, was ich hier so spät noch mache. So soll's aufhören, ab zur Sache, ja! Deutschland, Deutschland, Mörderstaat! Und Deutschland, Deutschland, Faschistenstaat! Telekom, das hart auf hart! Und Deutschland, Deutschland, Bullenstaat, Bullenstaat! Mein Schädel brummt, ich werd befragt. Wegen gar nichts angeklagt. Versuch meinen Namen anzugeben. Da muss ich mich übergeben. Ich kotz lang übern Bullentisch. Da wird er wild und er macht mich frisch, yeah! Deutschland, Deutschland, Mörderstaat. Deutschland, Deutschland, Faschistenstaat. Telekom, das hart auf hart. Deutschland, Deutschland, Bullenstaat, Bullenstaat. Schnauze drauf, doch nur den Faschus lass die freie Lauf. Ja, so ist unsere Staatsgewalt. Politisch rechts, die Faust geballt, ja! Deutschland, Deutschland, Mörderstaat. Deutschland, Deutschland, Faschistenstaat. Technikum, das hart auf hart. Deutschland, Deutschland, Bullenstaat, Bullenstaat.